legende ohne Ende. Wir sind Legende, weil wir die Geilsten sind. Genau wie es früher war, mit Freunden um den Block und dann an die Bar. Das Leben genießen, bis die Sonne wieder lacht. Gas gegeben die ganze Nacht. Jetzt steh ich hier, ihr seid alle da. Das kann es doch nicht geben. Ich weiß, wir haben nichts verlernt. Leute, lasst uns leben. Wir waren oft viel zu laut, was keine Macht, haben wir uns getraut. Oft war nicht nur der Himmel blau, den Kater danach kennen wir genau. Das Leben hat uns endlich wieder raus aus den vier Wänden. Kann ich euch hören? Wo sind die Legenden? Yeah.